Sachen willst. Du kommst. nichts zu sagen und ich bin wie du ganz still. Mein Herz schmilzt, weil ich weiß, was du spielen willst. Ich bin dein Raumschiff. Ich fragst mich, was mich glücklich macht. Ich sage, ich hab an dich gedacht. Lassen alle Lobster frei. Lucky Thank you. meine Zellen teilen sich. Thank you. drama, no hysterical screaming. For you and me, that has no meaning. We go on writing our book. Ich bin der Hagel, Donnerblitz. Die Nachricht lautet: Hallo Inga. Hallo Tommy. Hier sind Melkini Pös. Wir wollten nur sagen, Gott die Zweiraumwohnung und immer schön geschmeidig bleiben. Thank you. Jetzt kommen wieder härtere Zeiten. ich und Elaine. Sie ist mein Partykapitän. Überall hin nimmt sie mich mit. Und für sie ist dieses Lied. Elaine und ich. Sie weiß alles über mich. Ich alles über sie. Thank you. mitgebracht. Ich habe euch umarmt.